Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 36 des Gabelbissen Podcast. Wer zunächst ein bisschen verwirrt war, ihr habt als Intro meine neue Jingle gehört. Dazu dann aber später noch einiges mehr. Wer in dieser heutigen Folge etwas über Craft Beer oder Bier erwartet, dem muss ich leider enttäuschen. Aus terminlichen Gründen hat sich das Interview leider dann doch nicht ergeben, aber keine Sorge, das Ganze wird nachgeholt. Dann aber in einer etwas ausführlicheren Variante, da werden wir dann generell über Bier sprechen und nicht nur über Craft Beer. Aber Craft Beer wird in dieser Folge durchaus ein Thema sein. In der heutigen Folge geht es mal wieder um die Wurst. Diesmal aber nicht um den Wiener Würstelstand mit seinen Produkten, sondern um eine ganz, ganz spezielle Wurst, nämlich die Extrawurst. Gekommen bin ich auf das Thema durch den Kai vom Hobbykoch-Podcast, denn der hat einen seiner Twitter-Accounts mit Extrawurst benannt, also den Namen Extrawurst gegeben. Und dann sind wir so im Gespräch draufgekommen, dass das Ganze in Österreich nicht nur eine Redewendung ist, sondern, wie bereits gesagt, eine eigene Wurstsorte und dazu noch gesagt eine sehr, sehr beliebte Wurstsorte. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich widme dieser Wurst, die ich persönlich übrigens auch sehr, sehr gern habe, mal eine extra Folge. Also darum geht es heute um die Extrawurst. Wie bereits gesagt, ist eine typische Wurst aus Österreich. Das Brät in dieser Wurst ist sehr, sehr fein gemacht, also man hat hier keine größeren Stücke, sondern es ist wirklich ganz, ganz fein. Ja, und ganz streng genommen gilt sie als Brühwurst. In den sonstigen deutschsprachigen Ländern ist diese Wurstart eigentlich überhaupt nicht bekannt. Dort kennt man den Begriff eigentlich nur von Redewendungen her. Zum Beispiel jemand eine Extrawurst braten oder der will noch eine Extrawurst haben. Man vermutet, dass diese Redewendungen daher kommen, da in längst vergangener Zeit Wurst für das arme Volk etwas ganz, ganz Besonderes war. Und so hat sie dann Einzug eben in so Sprüche bekommen, wenn einer was Spezielles haben wollte. Ja, aus was besteht denn so eine Extrawurst? Da haben wir zunächst einmal Muskelfleisch und da haben wir jenes vom Schwein und jenes vom Rind. Dazu kommen dann noch Speck, einige Gewürze und ein wenig Stärkemehl. Beim Stärkemehl wird hier übrigens auf Erdäpfelstärke gesetzt, also Kartoffel, und nicht auf die vom Mais. Und bei den Gewürzen kommt eine ganze Mischung aus Gewürzen in diese Wurst hinein. Typisch wären zum Beispiel weißer Pfeffer, Muskat, Muskatblüte, Senfsaat. Hier muss man dazu sagen, dass die Senfsaat nicht die ölhaltig ist, sondern bereits eine, wie soll man sagen, entölte. Also der Rest, was nach dem Ölpressen übrig bleibt. Des Weiteren kommen noch hinzu Knoblauch und, man ist ja kein Gewürz, aber kommt auch hinzu, Nitritpökelsalz. Und das wird verwendet, da man bei Extrawurst eine spezielle Farbe erreichen möchte. Man würde hier auch vom Umröten sprechen. Würde man Nitritpökelsalz nicht hinzufügen, wäre Extrawurst weiß. Ja, das will man nicht haben, es soll ja doch ein bisschen ins Rötliche gehen. Und darum gibt man eben dieses spezielle Salz hinzu. Und wir kennen das Ganze. Ich habe sie bereits in der geselchten Folge erwähnt. Da wird sie auch verwendet, damit das Fleisch beim Selchen und beim Lager nicht grau-weißlich wird. Extrawurst gibt es in Österreich in zwei Varianten zu kaufen. Auf der einen Seite geräuchert, die hat man leider nur mehr ganz, ganz selten, und auf der anderen Seite gebrüht. Wie jedes andere Produkt oder jede andere Speise kann auch die Extrawurst auf eine kleine Geschichte zurückblicken. Bekannt ist sie eigentlich so seit der Habsburger Zeit. Sie stammt ausnahmsweise mal nicht aus dem Bäuerlichen, wie geselchtes oder der Tiroler Speck. Wir wissen, es haben die Bauern gemacht, um ihr Fleisch haltbarer zu machen. Nein, nein, das Ganze kommt eigentlich aus dem städtischen Raum. Und das hatte einen ganz einfachen Grund, denn die Herstellung einer Extrawurst war sehr, sehr aufwendig. Man benötigte ein besonderes Gerät und ja, das konnten sich Bauern einfach nicht leisten. Und darum war das Ganze eben in einer, wie soll man sagen, industriellen Art und Weise erzeugt. Weil in der Stadt hatten große Fleischereien das Geld und konnten das somit machen. Anfang des 20. Jahrhunderts in etwa hat es diese Extrawurst in zwei Qualitätsstufen gegeben. Fein und ordinär. Originär war etwas gröber als die feine und sonst gab es eigentlich von der Zusammenstellung her keine wesentlichen Unterschiede. Früher war eines doch etwas anders als heute. Man hat die Wurst vorwiegend mit Rindfleisch gemacht. Im Laufe der Zeit jedoch ging der Anteil immer mehr zurück und heutzutage dominiert in der Extrawurst das Schweinefleisch. Ja, das hat natürlich auch mit Kostengründen zu tun. Extrawurst ist eine nicht so allzu teure Wurst und wie wir wissen, Schweinefleisch ist in der Regel auch immer billiger als Rindfleisch. Tja, wenn ich das dann mit mehr Schweinefleisch ersetze, das teure Rind, kann ich die Wurst auch billiger machen. Ach ja, und seit 1925 kann man sagen, gilt die Extrawurst als Standardsorte bei allen Fleischern in Österreich. Also es gibt meines Erachtens, ich habe das noch nie gesehen, keinen Fleischer, der nicht Extrawurst im Sortiment hat. Natürlich gibt es bei dieser Wurst nicht nur die eine, sondern zig Varianten. Und die möchte ich euch jetzt mal genauer vorstellen. Wir haben hier die klassische Extra. Also in Österreich spricht man immer von der Extra, nicht von der Extrawurst. Und diese gibt es in zwei Varianten. Auf der einen Seite in der Kranzform, man spricht dann auch vom Extrakranzl, oder in der Stangenform. Verwendet wird diese Variante klassisch für die Wurstsemmel, eines der kalten Fastfood-Gerichte aus Österreich, und die kann man dann wahlweise mit Essiggurkelscheiben belegt essen. Ja, aber sie kann man auch wunderbar als Basis für diverse Wurstsalate, für saure Wurst und für noch einige andere Gerichte verwenden. Eine speziellere Variante davon wäre die Gurkel Extra. Die ist im Endeffekt auch eine Stangenwurst, nur wurde die Wurstmasse hier noch mit Essiggurkelstücken verfeinert. Also ganz klein geschnittene Essiggurkelstücke kommen in die Masse hinein und dann wird schließlich die Wurst daraus gemacht. Eine weitere verfeinerte Variante wäre die Pikante. Die gibt es ebenfalls in der Stange zum Kaufen. Teilweise, aber ganz selten kann man die auch im Kranz kaufen, aber wie gesagt, das ist nur ganz selten. Man hat hier als Basis eben die Masse der Extra und dazu kommen dann noch ganz klein geschnittene, eingelegte Paprikastücke. Und die werden in der Regel in den drei Farben Rot, Grün und Gelb gemacht. Das gibt dem Ganzen auch optisch einen recht netten Touch und geschmacklich muss ich sagen, eine meiner Lieblingsvarianten der Extra. Eine etwas feine Variante wäre die Pariser. Sie unterscheidet sich in puncto Masse jedoch nur ein klein wenig. Und zwar der Hauptunterschied wäre, dass die Pariser mehr Muskelfleisch, sprich mehr vom Rind und vom Schwein enthält, aber dafür weniger Speck. Sie wird in Stange angeboten und die Stange ist auch etwas größer, als wir es von der Extrawurst her kennen würden. Und mit der Pariser kann man auch eine wunderbare Nettigkeit machen, und zwar Wurstschüssel. Das funktioniert aber nur, wenn die Pariser im Naturdarm gemacht wurde. Das Ganze funktioniert dann so, ich habe eine heiße Pfanne, lege eine relativ dicke Scheibe, so, ja, ich sag mal, circa daumendick, kann aber auch ein bisschen dünner sein, in meine Pfanne hinein. Durch das Braten zieht sich der Naturdarm zusammen, und so formt sich eine wunderschöne kleine Wurstschüssel. Und die kann ich dann mit buntem Gemüse, mit Kartoffelpüree oder sonstigen Sachen füllen. Habe ich als Kind sehr, sehr oft gegessen. Leider bekommt man Pariser im Naturdarm heute nur mehr ganz, ganz schwer. Und im Kunstdarm geht es einfach nicht, denn ja, das Plastik würde schmelzen. Und sind wir uns ehrlich, Plastikhaut wollen wir alle nicht mitessen. Und von der Pariser gibt es übrigens noch eine ganz spezielle Variante, die Kalbspariser. Wie der Name vermuten lässt, hier wird Rindfleisch einfach durch Kalbfleisch ersetzt und das Ganze hat dann einen etwas anderen, vielleicht, wie soll man sagen, noch feineren Geschmack. In einer kleinen Variante kann man die Extra auch kaufen und zwar als Knacker. Knacker sind kleine Würste, die geräuchert und gebrüht werden und man kennt sie auch unter einem anderen Begriff, den habe ich schon mal in einer eigenen Folge erwähnt. Und zwar als die Beamtenforelle. Einfach eine kleine Wurst, die Knackwurst, und die kann man für viele verschiedenste Sachen verwenden. Zum Beispiel, was mit der total gut geht, ist eine sogenannte mobile saure Wurst. Das kann man sich so vorstellen, Der Knacker wird gehäutet, anschließend in der Mitte aufgeschnitten. Dann teilt man das ein bisschen auseinander. Da hinein kommen dann kleingeschnittene Zwiebelwürfelstücke. Und das Ganze wird dann noch mariniert mit Essig, Öl und Pfeffer. Ja, und das kann ich dann so schön mitnehmen. Aber man kann mit Knacker auch noch mehr machen. Man kann es zum Beispiel in Eintöpfe reingeben oder ins Erdäpfelgulasch. Oder man kann sie einfach auch nur anbraten und vielleicht so ein paar Dillfisolen mit Kartoffeln dazu essen. Eine andere Variante wären auch die Augsburger. Die sind im Endeffekt von der Masse und Form her gleich der Knacker. Doch gibt es einen wesentlichen Unterschied. Augsburger werden nicht geräuchert. Teilweise findet man auch Varianten, wo auf das Pökelsalz verzichtet wird. Dadurch ergibt sich eine andere Form der Fleischmasse, die werden ein bisschen weißlicher. Aber in Summe sind sie von der Zusammensetzung her gleich der Knacker. Die Augsburger jedoch werden primär zum Backen und zum Grillen verwendet. Ja, und eine ganz spezielle Variante der Knacker gibt es noch, und zwar Schübling. Das ist eine Variante, die kennt man hauptsächlich in Vorarlberg. Und der wesentliche Unterschied ist, dass man bei der Wurstmasse die Kartoffelstärke weglässt. Teilweise, so kann man sagen, wären die auch noch von der Masse her ein bisschen gröber als die Knacker, aber sonst sind sie mehr oder weniger mit der Variante ident. Ich persönlich hatte leider noch nicht die Möglichkeit, diese Wurst zu verkosten, aber ich hoffe, ich kann das bald mal nachholen, weil es würde mich echt interessieren, wie das Ganze schmeckt. Ja, und eine Variante hätte ich noch für euch, und zwar die Salzburger. Salzburger wäre in der Masse um einiges gröber, als wir es kennen von der Extrawurst oder den Knackern. Von der Form her ist es ähnlich den bereits erwähnten Knackwürsten, doch ist die Masse hier noch mit grobem Speck ergänzt. Das Ganze wird dann im Kranz serviert. Es gibt es geräuchert und gebrüht. In Salzburg wird das übrigens auch gerne Speckwurst genannt. Das darf man aber nicht mit der unter Anführungszeichen echten Speckwurst verwechseln, die es eigentlich überall in Österreich zu kaufen gibt. Die ist eine gänzlich andere Wurst. Die hat nichts mit den Salzburgern zu tun. Essen kann man diese Variante übrigens kalt oder warm. Sie wird in Salzburg gerne für Wurstsalat verwendet, aber auch warm mit Gemüse. Man gibt sie gerne in Eintöpfe hinein. Ja, also man kann da wirklich vielseitige Sachen damit kochen. Also ihr seht, die Extrawurst ist eigentlich eine durchaus vielfältige Wurst, die von vielen meines Erachtens ein bisschen so, naja, das ist halt eine billige Extra gesehen wird. Nein, nein, die Extra, die ist eben, wie der Name sagt, extra. Mit der kann man wirklich viel machen und ich finde, den Geschmack ist sie einfach toll. Apropos viel machen, ich würde sagen, kommen wir zum Rezept der heutigen Sendung. Und zwar habe ich mir gedacht, möchte ich euch da einen Wurstsalat vorstellen. Dieser Wurstsalat kann man auch wunderbar als Basis für etliche Varianten verwenden. Ich möchte euch meine Version davon vorstellen und ihr könnt dann auch einiges ersetzen. Aber da komme ich dann im Rezept genauer darauf nochmal zu sprechen. Für 4 Portionen Wurstsalat benötigen wir 500 Gramm Extrawurst. Hier könnt ihr entweder aufgeschnittene Extrawurst nehmen, da habt ihr dann ein bisschen weniger Schneidearbeit, oder einfach ein Kranz Extrawurst oder diese kleinen Stangen, die man auch im Supermarkt bekommt. Des Weiteren benötigen wir 300 Gramm Käse. Hier würde ich vom Geschmack her eher einen milderen nehmen. Da wäre zum Beispiel wunderbar ein früher Gouda, ein früher Edamer, ein Butterkäse geeignet. Man kann, wenn man es möchte, auch gerne einen Emmentaler verwenden. Aber so richtig kräftige Käse würde ich bei diesem Salat eher außen vor lassen. Des Weiteren benötigen wir noch 4 Stangen Staudensellerie, 6 Radieschen, 6 kleine Paradeiser. Hier nehmt bitte nicht die kleinen Cocktailparadeiser, es gibt auch ein bisschen größere. Die werden gerne als kleine Rispentomaten oder als Ovalparadeiser verkauft. Außerdem benötigen wir noch 3 größere Gewürzgurken, einen halben Bund frischen Schnittlauch, 5 Esslöffel Walnussöl, 4 Esslöffel Kräuteressig, 2 Esslöffel Gurkenmarinade, die könnt ihr dann gleich für euren Gewürzgurken verwenden. Und dann benötigen wir noch Salz, Zucker, Pfeffer und Wasser. Wenn ihr eine andere Variante machen wollt, ist kein Problem. Lasst das von mir zuvor genannte Gemüse weg und ersetzt es durch Gemüse eurer Wahl. Hier könnt ihr wirklich eurer Fantasie freien Lauf lassen. Man kann da wirklich tolle Sachen zusammenstellen. Man könnte zum Beispiel das mit Erbsen machen oder mit Zuckerschoten. Oder man könnte auch vielleicht gekochte Kartoffel dazugeben. Also da will ich eurer Fantasie freien Lauf lassen. Aber kommen wir zurück zu meiner Variante. Die macht man folgendermaßen. Die Wurst und den Käse müssen wir zunächst fein nudelig schneiden. Wenn ihr bereits aufgeschnittene Extrawurst gekauft habt, habt ihr es leicht. Ihr stapelt die Wurstscheiben einfach übereinander und schneidet sie fein nudelig. Ich will sie zunächst mal in der Mitte halbieren und dann anschließend nudelig schneiden. Beim Käse gehen wir ebenfalls zuvor. Der muss nicht ganz so fein sein, den kann man ruhig ein bisschen gröber schneiden. Also zunächst einmal vom Käsestück Scheiben herunterschneiden und anschließend den quasi Stifte oder nudelig schneiden. Kommen wir zum Gemüse. Das sollten wir mal schön gründlich waschen und putzen. Den Staudensellerie, so kann man bei Bedarf entfädeln. Angenehmer zum Essen wäre es meines Erachtens. Da muss man einfach diese am Äußeren an diese Fäden ganz vorsichtig auf eine Seite nehmen und anziehen. Das geht dann in der Regel relativ leicht raus. Man kann, wenn man möchte, das Ganze auch mit einem Sparschäler machen, würde auch gehen, nur für meinen Geschmack schneidet man dann doch zu viel weg. Klar, es geht schneller mit dem Sparschäler, aber wie gesagt, man schneidet einfach zu viel weg. Hat man das gemacht, werden die Stangen anschließend schön in dünne Scheiben geschnitten. Die Radieschen halbieren wir zunächst und im Anschluss werden sie schön feinblättrig aufgeschnitten. Die Paradeiser, denen entfernen wir mal den Strunk, denn wir wissen ja, der Strunk, den sollte man nicht unbedingt mitessen. Ja, und im Anschluss werden sie schön klein gewürfelt. Das gleiche machen wir auch mit den Gewürzgurken. Okay, Strunk müssen wir da nicht entfernen, aber die werden wir auch schön klein würfeln. Ja, und zu guter Letzt haben wir dann noch den Schnittlauch, den wir mit dem Messer bearbeiten dürfen. Der wird zunächst einmal gewaschen und im Anschluss in kleine Röllchen geschnitten. Ja, und danach nehmen wir die geschnittenen Zutaten und vermengen die mal vorsichtig in einer passenden Schüssel. Nur so wird der Salat natürlich nicht gut schmecken. Wir brauchen auch noch eine Marinade. Und dazu vermischen wir das Öl, den Essig, die Gurkenmarinade, rühren das schön kräftig durch. Im Anschluss verdünnen wir das Ganze nach Belieben mit Wasser. Ich sage extra nach Belieben, denn pur würde ich es mal sowieso nicht machen, weil da wäre es einfach zu essigkräftig, also zu essigsauer. Aber manch einer mag es ein bisschen saurer, manch einer mag es ein bisschen milder und da könnt ihr dann selbst entscheiden, wie viel Wasser ihr dazu gebt. Wenn ihr diese Mischung verdünnt habt, dann schmeckt ihr das Ganze noch mit Salz, Zucker und Pfeffer ab. Immer schön durchrühren und dann einfach immer wieder mal kosten. Sollte es auch immer zu sauer sein, kann man jederzeit Wasser nachgeben. Sollte man es mal zu dünn erwischt haben, kein Problem, ihr könnt jederzeit auch noch ein bisschen Essig nachgeben. Irgendwann sollte man es doch erwischt haben, weil wenn man mal einen Liter Marinade hat, es ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Hat man die Marinade dann auf seinen Geschmack abgestimmt, muss man sie im Endeffekt nur noch über die bereits geschnittenen Zutaten geben, schön durchmischen und im Anschluss mindestens eine Stunde im Kühlschrank ziehen lassen. Sollte euch etwas von dem Essen übrig bleiben, ist überhaupt kein Problem, wenn ihr das Ganze auch am nächsten Tag esst. Das ist halt schön frisch, es fällt nichts zusammen, es ist haltbar für mindestens einen Tag, wenn es im Kühlschrank belässt. Also ihr seht, ein wunderbar einfacher Salat, den man ganz rasch nachmachen kann, der meines Erachtens ein Traum ist an heißen Sommertagen, wenn man mal so was Fleischiges essen möchte, aber es nicht unbedingt warm sein soll. Ja, zum Schluss möchte ich jetzt noch kurz auf die Änderungen im Blog und beim Podcast eingehen. Wie bereits eingangs gehört habt, habe ich jetzt eine neue Jingle. Die wurde mir von Sven Menke vom Kulinarikast zur Verfügung gestellt. Dieser Stelle sei ihm nochmal vielen Dank gesagt. Dankeschön. Die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und ich hoffe, sie kommt bei euch auch so gut an. Ja, aber das ist nicht alles, was sich geändert hat. Euch ist sicherlich auch noch aufgefallen, dass Gabelbissen jetzt ein neues Logo hat. Und hier möchte ich nochmal vielen lieben Dank an Kai Daniel Du vom Hobbykoch Podcast bzw. vom Glanzwurst Medienimperium sagen. Denn der hat mir dieses wunderschöne neue Logo designt. Und wie ihr seht, es passt wunderbar zum neuen Namen dazu. Aber das ist noch nicht alles. Denn wenn ihr mal wieder im Blog vorbeigeschaut habt, ist euch sicherlich aufgefallen, dass das Design anders ist und auch der Name. Denn früher lief ja der eigentliche Blog unter Tweezers Kulinarium. Das gibt's jetzt nicht mehr. Jetzt läuft alles nur noch unter Gabelbissen. So kocht Österreich. Das hat nämlich den Grund, auf der einen Seite wollte ich haben, dass sowohl Blog als auch Podcasts enger zusammenrücken. Und Gabelbissen, sind wir uns ehrlich, ist leichter zu merken und man hat einfach einen viel, viel schöneren Bezug zu Österreich. Dieses Kulinarium, das kann von überall kommen. Aber Gabelbissen ist doch viel österreichischer. Natürlich gibt es auch eine weitere Url. Ihr könnt den Blog somit jetzt immer unter gabelbissen.at erreichen. Alles Weitere könnt ihr aber dann gerne im Blog nachlesen. Ich habe einen eigenen Artikel verfasst. Es hat sich von der Menüstruktur einiges geändert, also ihr könnt da in aller Ruhe mal schön durchstöbern. Kritik zum neuen Design etc. bin ich natürlich jederzeit gerne zu haben. Wie ihr mich erreichen könnt, findet ihr auf der Website bzw. hört man im Abspann. Ja, somit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich denke, ich habe euch über die Extrawurst so einiges erzählen können. Ich habe bei den Recherchen ehrlich gesagt selbst auch viel dazugelernt, denn ich habe nicht gewusst, dass die Knacker eine Variante der Extrawurst wäre. War mir auch neu. Ja, und somit bleibt mir eigentlich nur mal eines zum Sagen. Ich wünsche euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Sendung. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.